Erster am ersten Tag im siebten Monat feiert ihr ein Fest. Ihr sollt nicht arbeiten. Es ist ein Tag mit Posaunen. Zweiter, ihr sollt Jahwe Opfer bringen. Bringt einen jungen Stier, einen Widder und sieben gute Lämmer. Die Lämmer sind ein Jahr alt. Dritter, bringt auch Mehl mit Öl als Opfer. Drei Teile für den Stier. Zwei Teile für den Widder. Vierter, und einen Teil für jedes der sieben Lämmer. Fünfter, bringt auch einen Ziegenbock. Das ist ein Opfer für eure Sünden. Sechster, diese Opfer sind zusätzlich. Es gibt auch das Neumondopfer. Es gibt auch das tägliche Opfer. Dazu gehören Mehl- und Trankopfer. Das alles ist ein Feueropfer für Jahwe. Siebter, am zehnten Tag im siebten Monat feiert ihr wieder ein Fest. Ihr sollt fasten. Ihr sollt auch nicht arbeiten. Achter, bringt Jahwe Opfer. Bringt einen jungen Stier, einen Widder und sieben Lämmer. Die Lämmer sind ein Jahr alt und fehlerfrei. Neunter, bringt auch Mehl mit Öl als Opfer. Drei Teile für den Stier. Zwei Teile für den Widder. Zehnter, und einen Teil für jedes der sieben Lämmer. Elfter, bringt auch einen Ziegenbock als Sündopfer. Das ist zusätzlich zu anderen Sündopfern. Es ist auch zusätzlich zum täglichen Opfer. Dazu gehören Mehl- und Trankopfer. Zwölfter, am 15. Tag im siebten Monat feiert ihr ein Fest. Ihr sollt nicht arbeiten. Ihr feiert Jahwe sieben Tage lang. 13. bringt Jahwe Opfer. Bringt 13 junge Stiere. Bringt zwei Widder und 14 Lämmer. Die Lämmer sind ein Jahr alt und fehlerfrei. 14. bringt auch Mehl mit Öl als Opfer. Drei Teile für jeden der 13 Stiere. Zwei Teile für jeden der zwei Widder. 15. und einen Teil für jedes der 14 Lämmer. 16. bringt auch einen Ziegenbock als Sündopfer. Das ist zusätzlich zum täglichen Opfer. Dazu gehören Mehl- und Trankopfer. 17. am zweiten Tag bringt ihr 12 junge Stiere. Bringt zwei Widder und 14 Lämmer. Die Lämmer sind ein Jahr alt und fehlerfrei. 18. bringt auch Mehl- und Trankopfer. Für die Stiere, Widder und Lämmer. Macht es, wie es richtig ist. 19. bringt auch einen Ziegenbock als Sündopfer. Das ist zusätzlich zum täglichen Opfer. Dazu gehören Mehl- und Trankopfer. 20. am dritten Tag bringt ihr 11 Stiere. Bringt zwei Widder und 14 Lämmer. Die Lämmer sind ein Jahr alt und fehlerfrei. 21. bringt auch Mehl- und Trankopfer. Für die Stiere, Widder und Lämmer. Macht es, wie es richtig ist. 22. bringt auch einen Ziegenbock als Sündopfer. Das ist zusätzlich zum täglichen Opfer. Dazu gehören Mehl- und Trankopfer. 23. am vierten Tag bringt ihr 10 Stiere. Bringt zwei Widder und 14 Lämmer. Die Lämmer sind ein Jahr alt und fehlerfrei. 24. bringt auch Mehl- und Trankopfer. Für die Stiere, Widder und Lämmer. Macht es, wie es richtig ist. 25. bringt auch einen Ziegenbock als Sündopfer. Das ist zusätzlich zum täglichen Opfer. Dazu gehören Mehl- und Trankopfer. 26. am fünften Tag bringt ihr 9 Stiere. Bringt zwei Widder und 14 Lämmer. Die Lämmer sind ein Jahr alt und fehlerfrei. 27. bringt auch Mehl- und Trankopfer. Für die Stiere, Widder und Lämmer. Macht es, wie es richtig ist. 28. bringt auch einen Ziegenbock als Sündopfer. Das ist zusätzlich zum täglichen Opfer. Dazu gehören Mehl- und Trankopfer. 29. am sechsten Tag bringt ihr 8 Stiere. Bringt zwei Widder und 14 Lämmer. Die Lämmer sind ein Jahr alt und fehlerfrei. 30. bringt auch Mehl- und Trankopfer. Für die Stiere, Widder und Lämmer. Macht es, wie es richtig ist. 31. bringt auch einen Ziegenbock als Sündopfer. Das ist zusätzlich zum täglichen Opfer. Dazu gehören Mehl- und Trankopfer. 32. am siebten Tag bringt ihr 7 Stiere. bringt 2 Widder und 14 Lämmer. Die Lämmer sind ein Jahr alt und fehlerfrei. 33. bringt auch Mehl und Trankopfer. Für die Stiere, Widder und Lämmer. Macht es, wie es richtig ist. 34. bringt auch einen Ziegenbock als Sündopfer. Das ist zusätzlich zum täglichen Opfer. Dazu gehören Mehl und Trankopfer. 35. am 8. Tag feiert ihr ein Fest. Ihr sollt nicht arbeiten. 36. bringt Jahwe Opfer. Bringt einen Stier, einen Widder und 7 Lämmer. Die Lämmer sind ein Jahr alt und fehlerfrei. 37. bringt auch Mehl und Trankopfer. Für den Stier, den Widder und die Lämmer. Macht es, wie es richtig ist. 38. bringt auch einen Ziegenbock als Sündopfer. Das ist zusätzlich zum täglichen Opfer. Dazu gehören Mehl und Trankopfer. 39. Diese Opfer bringt ihr Jahwe bei euren Festen. Es gibt auch andere Opfer. Das sind Opfer, die ihr versprochen habt. Oder Opfer, die ihr freiwillig gebt.